Das Meer glänzt weit hinaus im letzten Abendscheine. Wir saßen am Augen liebevoll die Tränen Stunde verzehrt sich mein Leib, die Seele stirbt vor Sinnen. Mich hat das